Aussprache 1. Üben, übermüde Brüder. Diese Tür ist grün. Berühmte Bücher zum Verkauf. Glück, Stück, Brücke. 55 Bündel. Wären, mähen, säen. Wäre es besser genäht. Der Bär hat Fänge. Hätte Hände längst. Der mächtige Wächter. Sie hätten uns längst. Können, köstlich. Hast du Töpfe und Löffel? Es ist Geröll im Gewölbe. Öde, ölen, höhnen. Die Söhne schwören. Wir hören schöne Töne. Aussprache 2. Bach, Dach, Tu. Wir machen einen Drachen. Suche noch das Buch. Ich, weich, schlecht. Das Mädchen heißt Gretchen. Gleich sind wir am Deich. Rad, rein, rund. Wir werden Freitag abreisen. Der Bruder regelte den Streit. So sehen sich Rose. Selten sieht man rosa Seerosen. Stehen gestanden. Die Strecke ist steil. Vater fiel. Das Vermögen ging verloren. Der Verlust ist vergessen. War wir Schwester. Welch wolkiges Wetter. Das Alphabet und Buchstaben. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Asyl. A, S, Y, L. Bach. B, A, C, H. Fix. F, I, X. Geiz. G, E, I, Z. Quark. Q, U, A, R, K. Trompete. T-R-O-M-P-E-T-E. Lautwiederholung. Wir sprechen erst langsam. Richtig zu hören ist schwer. Ich bin viel zu müde. Das hübsche Mädchen näht. Es ist längst Nacht. Eine Begegnung. Guten Morgen. Guten Morgen, Fräulein Weiß. Guten Morgen, mein Herr. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und Ihnen? Ich fühle mich nicht ganz wohl. Danke, nicht schlecht. Wie heißen Sie? Ich heiße Heinrich Martin. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Jakobstraße Nummer 46. Sprechen Sie Deutsch? Nein, aber ich verstehe ein wenig. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Das macht nichts. Ich habe jetzt leider keine Zeit für Sie. Kommen Sie doch bitte morgen zu mir. Ist es nicht ein schöner Abend? Ja, aber es ist ziemlich kühl. Haben Sie Zeit für einen Spaziergang? Es tut mir leid, aber ich habe eine Verabredung. Ich danke Ihnen jedenfalls. Keine Ursache. Bis morgen. Die Zeit. Wie spät ist es? Es ist 12 Uhr mittags. Es ist nach Mitternacht. Es ist 1 Uhr morgens. Es ist Zeit aufzustehen. Es ist beinahe 10 Uhr. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie spät es ist? Ja, es ist 1:05. Meine Uhr geht 3 Minuten vor. Wie spät ist es? 14:45. Wann essen Sie zu Mittag? 12:30. Ich werde 12:25 dort sein. Wann schließen die Geschäfte? Sie schließen 18:00. Wann kann ich Sie heute Abend treffen? Punkt 9 Uhr, bitte. Wann gehen Sie abends schlafen? Gestern ging ich früh zu Bett. Gewöhnlich stehe ich 7:50 auf. Wann geht Ihr Zug? 15:44 Uhr. Vergessen Sie nicht, Ihre Uhr aufzuziehen. das Datum. Die Wochentage sind Montag, Dienstag, Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag. Die Monate heißen wie folgt: Januar, Februar, März. April, Mai, Juni. Juli, August, September. Oktober, November, Dezember. Die Tage des Monats sind der erste, zweite, dritte, vierte. Fünfte, sechste, siebente, achte. Neunte, zehnte, elfte, zwölfte. Dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte. Sechzehnte, siebzehnte, achtzehnte. Neunzehnte, zwanzigste, einundzwanzigste. Zweiundzwanzigste und so weiter. Was für ein Datum haben wir heute? Den 10. Juli 1956. Ich bin 1904 geboren. Mein Geburtstag ist am 3. Mai. Heute ist Mittwoch, der 21. Im Hotel. Kann ich für heute Nacht ein Zimmer haben? Ein Einzel- oder ein Doppelzimmer? Ich möchte ein Zimmer mit zwei Betten. Wir haben eins mit einem Doppelbett. Ist es an der Straßenseite? Nein, es ist ein ruhiges Hinterzimmer. Es ist Nummer 5 im 3. Stock. Hat es ein eigenes Bad? Wie viel kostet es? Das ist nicht zu teuer. Wie ist es mit dem Frühstück? Das ist nicht im Preise einbegriffen. Nun, ich werde es wohl nehmen müssen. Können Sie dieses Geld wechseln? Ich möchte meinen Anzug gebügelt haben. Geben Sie ihn dem Portier. Wecken Sie mich morgen früh um 8 Uhr. Gegen Mittag gebe ich mein Zimmer auf. Bitte machen Sie bis da meine Rechnung fertig. Ist Post für mich da? Wo ist der Boy? Bringen Sie mein Gepäck sofort herunter. Im Restaurant. Möchten Sie Frühstück, meine Herren? Ich möchte nur Kaffee und Brötchen. Wir servieren sehr guten Kaffee. Ich denke, ich nehme etwas anderes. Frühstück ist in ein paar Minuten fertig. Mein Appetit hat sich gebessert. Ich möchte gern noch eine Tasse Kaffee. Ist das Trinkgeld mit auf der Rechnung? Nein, die meisten Leute geben 10%. Hier, bitte, behalten Sie den Rest. Die Kellner sind hier sehr höflich. Servieren Sie hier Mittagessen? Was haben Sie heute auf der Speisekarte? Welche Suppe wünschen Sie? Wie wünschen Sie Ihr Steak? Leicht, mittel oder gut gebraten? Ich möchte gern Kopfsalat. Und etwas von Ihrem besten Käse. Was möchten Sie trinken? Ein gutes Restaurant ist schwer zu finden. Arzt und Zahnarzt. Ich fühle mich nicht ganz wohl. Was fehlt Ihnen? Ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. Meine Füße tun weh. Mein Rücken schmerzt. Sie sollten lieber zum Arzt gehen. Sind Sie bestellt? Darf ich gleich hineingehen? Nehmen Sie im Wartezimmer Platz. Wer ist der nächste Patient? Wo schmerzt es? Lassen Sie mich Ihre Temperatur messen. Ich huste sehr viel. Sie haben kein Fieber. Bleiben Sie einige Tage im Bett. Nehmen Sie alle 3 Stunden eine Aspirintablette. Hier ist ein Rezept. Was schulde ich Ihnen? Der Zahnarzt möchte Sie nun sehen. Machen Sie bitte den Mund weit auf. Sie brauchen ein paar Füllungen. Einer der Backenzähne ist vereitert. Ich kann ihn heute nicht ziehen. Sagen Sie mir, wenn es zu weh tut. Herren- und Damenfriseur, ich muss mir mein Haar schneiden lassen. In einer Minute wird der nächste Stuhl frei sein. Tragen Sie einen Scheitel in der Mitte? Wie wollen Sie es geschnitten haben? Hinten ziemlich kurz. Wie sieht das aus? Ich möchte auch rasiert werden. Möchten Sie etwas auf Ihr Haar? Nein, danke. Was darf es sein, meine Dame? Nur legen, bitte. Ich würde eine Dauerwelle empfehlen. Die Welle wird besser halten. Also gut. Eine Kaltwelle. Seien Sie vorsichtig. Ich habe sehr weiches Haar. Würden Sie sich bitte nun unter die Haube setzen? Maniküre gefällig? Nein, danke. Verkaufen Sie Make-up? Wir führen einige Sorten. Zahlen Sie nachher an der Kasse. Geben Sie die Rechnung meinem Mann. Welchen Farbton hat Ihr Lippenstift? Die Familie. Guten Morgen, Vati. Hast du gut geschlafen, mein Sohn? Mutti schläft noch. Leben deine Eltern noch? Mein Vater und meine Mutter leben beide noch. Hast du Brüder? Nein, aber ich habe drei Schwestern. Jünger oder älter als du? Ich bin der Älteste in der Familie. Sind deine Schwestern verheiratet? Nur die Jüngste. Was macht dein Schwager? Er arbeitet in der Fabrik seines Onkels. Haben Sie schon Kinder? Ja, zwei Jungen und ein Mädchen. Sie besuchen Ihre Großeltern. Wie viele Enkelkinder sind es im Ganzen? Es sind fünf in unseren zwei Familien. Hast du irgendwelche andere Verwandte? Ich habe eine Tante und zwei Vettern. Beide Vettern sind jünger als ich. Meine Tante ist die Schwester meines Vaters. Wie man sich zurechtfindet. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, ich bin fremd hier in der Stadt. Können Sie mir ein nicht zu teures Hotel nicht weit weg von hier empfehlen? Biegen Sie nach rechts ab, dann geradeaus ist das Hotel Metropol. Ich habe etwas Zeit übrig. Wo finde ich den Sportplatz? Nehmen Sie den Bus in der Hamburger Straße bis zur Endstation. Lassen Sie sich vom Schaffner von dort aus weiterweisen. Das ist zu weit. Wie oft gehen die Busse? Morgen muss ich ein Haus finden, wo ich ein nettes, behagliches Zimmer bekommen kann. Befinden sich die meisten Fremdenzimmer im Stadtzentrum? Eine gute Art, die Stadt kennenzulernen, ist, in einem Bus umherzufahren. Sie können einen interessanten Tag verbringen und verschiedene Stadtteile vom Bus aus sehen. In einigen Städten kann man von einer Linie zu einer anderen ohne neuen Fahrschein umsteigen. Der Fußgänger sollte das Vorrecht vor einem Fahrzeug haben. Telefon und Telegramm. Bevor wir gehen, müsste ich meinen Rechtsanwalt anrufen. Fräulein, würden Sie mich bitte mit Herrn Karl König in Schöneberg verbinden? Die Fernsprechgebühren sind nachts niedriger, nicht wahr? Besetzt. Können Sie später anrufen? Das Büro von Herrn König. Wen wollen Sie sprechen? Hier ist Karl König. Sprechen Sie bitte etwas lauter. Ich kann Sie nicht gut verstehen. Fräulein, wie viel kostet das Gespräch, das ich eben nach Schöneberg hatte? Bei einem Ortsanruf heben Sie den Hörer ab und warten auf das Wählzeichen. Dann wählen Sie die Nummer und warten auf die Antwort. Finden Sie es schwierig, Deutsch zu telefonieren? Ich glaube, es ist schwerer für die Person, die mich zu verstehen versucht. Ist hier in der Nähe eine Stelle, wo ich ein Telegramm aufgeben kann? Gewiss, viele Stellen. Vielleicht ist der Bahnhof die nächste. Die Gebühren für ein Telegramm hängen von der Anzahl der Worte ab.